sollten wir müssen das passieren. State Department sagt, wir evakuieren Befehl. Bei Dämmerung sind wir fort. Meine Frau ist draußen! Sorry, Sergeant, direkt aus Washington. Keiner mag sich jetzt noch von hier davon. Wir laden ein und dann geht's an Bord. Ich muss zu meiner Frau! Okay, bleib ruhig, hart aus. Der Herr Botschafter verlässt das Letzte, das Haus. Wir fliegen euch heraus, ihr könnt uns vertrauen. Sie steigen über den Zaun zurück. Zurück für euch sieht gut aus. Der Herr Botschafter verlässt das Letzte, das Haus. Ich hab gerade den Befehl, das werde es nun. Das war's, mir können wir nichts tun. Kommt rein! Hört, mein Mann ist dort drinnen, er ist ein Soldat. Helft mir, wen muss ich zahlen, weiß keiner hier Rat. Lass mich raus hier, ich gehe nicht weg ohne Frau. Ich werd von ihm erwartet, ich weiß es genau. Los, Kim, melde dich, ich sitz fest hier, hörst du nicht? Please, komm, ich brauch dich. Komm nicht durch, ich weiß nicht wie. Nimmt mir das Liebste nicht zu früh. Oh, Chris, okay. Ich schaff es nicht. Hörst du nicht? Ich will zu dir. Wart auf mich. Sorry, Sergeant, rein in die Botschaft jetzt. Gleich hat unser Hubschrauber aufgesetzt, sonst ist zu spät. Ich bleib, bis der Alte geht. Chris, sei kein Idiot, der Botschafter flüchtet schon. Ich will mit dir meine Kinder. Ich habe einen Brief. Ich halte sie ein. Sie töten wir alle. Herr Botschafter, Falle. Meine Frau ist außer Landes. Mein Vater lebt in New York. Ich habe und ich bezahle. Keine mehr zurückdecken. Und muss das Land bedecken. Ich muss dort hinein zu meinem Mann. Hier ist ein Revolver, fass mich ja nicht an. Nicht, was mir droht. Sind Sie erst hier auf, ich warte, der Tod. Lass mich gehen, John, ich muss zu ihr. Warum werde ich gerettet? Sie bleibt hier allein. Sie töten wir alle. Herr Blut aus der Falle. Krieg ist grausam, du bist machtlos. Er tötet manchen Traum, vielleicht muss das so sein. Keine mehr zu entdecken. Und du musst es mal verrecken. Komm zu dir, Mann, dein Mitleid killt dich noch. Du kannst ja nichts mehr tun, so glaub mir doch. Es ist nicht sie allein, die wir betrogen. Rauch auf das Dach und sie haben gelogen. Oh Chris, ich glaube.